Und dann war ich 1980 in Haft und danach hatte ich keine Arbeit mehr, weil aus der Zeitschrift haben mich rausgeschmissen, ich war zu links. Die waren Christdemokraten von euch. Aber ich habe ganz, ganz viele Gruppen an die Öffentlichkeit gebracht, auch in einer Radiostation, auch von der katholischen Kirche, Radio Chilena. Und das war so wie, ich hatte immer so ganz bisschen verdient, weil die haben immer nur für einen Artikel oder für einen Kommentar geschrieben und zwar, ah. Und danach hatte ich eine Freundin, die nach Münster kam und sie war 2 Jahre vor mir und dann habe ich mich entschieden und ich kam nach Deutschland ohne Aufenthaltserlaubnis, ohne Rückticket, ohne Sprache, ohne Geld, ohne alles. Ich hatte nur, die Uni hier in Münster hat 4 Semester anerkannt von meinem Journalismusstudium. Und so konnte ich ja im Ausland, wie heißt das? Auslandsbüro? Nein, ich erinnere mich nicht mehr. Immer haben sie mir ein paar Monate Aufenthaltserlaubnis gegeben. Und das Wort Aufenthaltserlaubnis, ich glaube, das hat man mit Absicht so schwierig gemacht, damit kein ausländischer Bürger auf dieser Welt in Deutschland dieses Wort lernt. Das ist das erste Wort, was man lernen muss. Aufenthaltserlaubnis. Ich habe mir das auf einen Zettel geschrieben. Oh. Und danach 1 Jahr Aufenthaltserlaubnis und dann hatte ich Spanischgruppen gegründet und an der Uni 25 Stunden Deutsch 1 Jahr lang mit 2 Riesenprüfungen und ich wusste, wenn ich eine Prüfung nicht bestehe, ich muss wieder in die Diktatur und das wusste ich, ich werde nicht zurück in die Diktatur. Und so ging das alles hier seit 83. Ich bin 40 Jahre hier. Und dieses Gefühl, dass Frauen hier doch mehr gleichberechtigt sind als bei uns in Lateinamerika, das war eine Erkenntnis. Wahrscheinlich die deutschen Frauen erkennen das nicht. Nur wenn sie in Lateinamerika sind, können sie merken, wie das ist. Das überrascht mich jetzt. Das war jetzt auch meine Frage. Wie, also du hast ja die Frauen beschrieben, ne? was sie geleistet haben in der Diktatur. Und mit welcher Unabhängigkeit sie ihre Handlungen organisiert haben und getan haben. Und dann war eben meine Frage, okay, wie hast du dann die Frauen hier in Deutschland oder in Europa erlebt? Ja, mit dieses Gefühl, zum Beispiel selbst die Witze. Die Witze, am Anfang war ich zwischen Chilenen und Lateinamerikanern, weil ich die Sprache nicht kannte. Und die Witze, ich schäme mich jetzt für diese Witze, die ich damals erzählt habe. Es waren so dreckig und so frauenfeindlich. Und da war ich gewohnt in Chile, über solche Witze zu erzählen und zu hören. Witze, die ihr in der... In Lateinamerika. Ausgetauscht habt in der Diaspora-Community. Genau. Unter Latinos. Genau. Aha. Aber die Witze, die wir in Chile auch erzählt haben, das war der Alltag. Und die Witze waren immer gegen Frauen. Oder die Schimpfwörter. Wenn ich einen Schmerz habe, ich sage Chucha. Und das ist so ein schlimmes Wort. So ein schlimmes Wort. Du kannst dir nicht vorstellen. Aber das ist so drin. Das ist das Geschlecht der Frau, aber in die schlimmste Form, die man sagen kann. Aber das ist so drin. Wenn ich mich verletze, ich sage dieses schreckliche Wort. Und ich schäme mich jedes Mal, weil ich hier dieses Bewusstsein gekriegt habe. Was verdammt, die Sprache, die wir in Chile, in Lateinamerika lernen, ist immer gegen die Frauen. Ne? Und das, ich weiß nicht, natürlich, es hat damit zu tun, in welche Gruppen, in welche Gruppen du bist. Ne? Aber ich habe zum Beispiel in Chile, in meine WG, in meine neue WG, ich bin in einen Bus eingestiegen mit einigen von denen und dann bin ich ausgestiegen. Und ich wartete, dass einer aus meiner WG, der ein Ausländer war, aus USA oder aus Kanada oder aus der Schweiz, mir die Hand gibt, um rauszukommen. Weil das war normal für uns. Die Männer haben uns immer die Hand gegeben, um aus dem Bus rauszukommen. Und dann keiner hat mir die Hand gegeben. Ich kam runter und... Wieso hast du mir die Hand nicht? Kannst du nicht selber runterkommen? Und das hat mich so beleidigt. Und ich erinnere mich, dieses Gefühl von Beleidigung, warum hat mir ein Mann nicht die Hand gegeben? Weil er eine andere Mentalität hatte. Und er wusste, die Frauen können genauso aussteigen wie die Männer aus dem Bus. Aber ist das nicht eine perverse Situation, ne? Einerseits sind die schlimmsten Schimpfwörter sind frauenfeindlich, andererseits eben diese Höflichkeit dem schwachen Geschlecht gegenüber, hatten wir hier in Europa auch, ist uns nicht fremd, es war halt irgendwie ein bisschen vorher und ist dann mal geändert worden. Die Frauen haben das geändert und das war ein langer, langer Kampf. Dass man wählen kann als Frau, das ist eine Errungenschaft von einer starken Frauenbewegung. Und all diese Dinge, das sind Kämpfe, die heutige Frauen wahrscheinlich nicht mal kennen. Die junge Frauen haben keine Ahnung, wie viele Kämpfe haben die Frauen hier in Europa gemacht, um diese Gleichberechtigung zu haben. Ne? Und selbst... 3 Jahre später, als ich hier war, habe ich Martin kennengelernt, 86. Ne? Dann haben wir, Martin Viergau ist mein Liebster und mein bester Freund. Und da konnte ich gut Deutsch und er hat mit mir Spanisch gelernt. Und dann haben wir das Gruppe Contraviento gegründet. Danach haben wir eine Tochter gehabt, jetzt haben wir eine Enkelin und wir haben sie gestern besucht. Das ist wunderschön. Aber als wir in Chile Wenn wir nach Chile reisen, alle 4 Jahre oder 5 Jahre, einmal haben wir eine Reise mit Freunden gemacht in einem Schiff im Süden. Ein Freund von uns hat diese Reise organisiert und wir waren 35 Personen, ein Baby und ein Hund. Und wir sollten 10 Tage durch kleine Inseln fahren, aber am dritten Tag gab es so einen Sturm, ein schrecklicher Sturm und wir hatten Glück, dass wir vor einer Insel waren, wo der Tompkins, das ist ein US-Amerikaner mit seiner Frau gewesen, weil er nicht mehr lebt, der viel Landerei im Süden Chiles gekauft hat, damit alles so wächst, wie es ist. Und das war ein Dorn im Auge für die Chilenen, weil wir wollten Geld damit machen und nicht einfach so lassen. Und der hatte ein Riesenort, wo Musikgruppen kamen und da konnten wir alle 35 übernachten mit Hochbetten. Und wir 4 Tage lang der Regen hat keine Pause gegeben. Da gab es eine Toilette 100 Meter weit entfernt und wir sind zur Toilette gerannt und dann zurückgekommen. Und dann, wir waren so, so nass, dass wir nur die Wäsche auf dem Herd aufhängen konnten, bis wir zum nächsten Mal zur Toilette, 4 Tage lang. Und da waren von den revolutionären linken Genossen und Genossinnen manche, die nichts gemacht haben. Und ich habe gesagt, ich war die einzige Frau. Alle anderen waren chilenische Frauen, die in dieser Gruppe waren. Ich war die einzige, die gesagt hat, hey du bist der große Revolutionär, hier müssen wir sauber machen und wir müssen kochen, wir müssen uns organisieren, wir werden hier, wer weiß, wie lange bleiben. Moment mal, ich bin in Urlaub und ich bin nicht gekommen, um zu arbeiten. Und diese Person war eine der wichtigsten Figuren unter der Diktatur, der, ich werde nichts mehr sagen, aber der war total revolutionär, aber der konnte kein Besen in die Hand nehmen. Das war Frauensache. Ne? Aber ich, als eine Frau, die in Deutschland so lange lebte, ich musste da schreien, weißt du? Aber die chilenischen Frauen haben das nicht gesagt, die Frauen, die dort gelebt haben. Und das hat mir so wehgetan, weißt du? Aber ich konnte nicht mehr schweigen, weil hier, es ist selbstverständlich, dass wir die Arbeit uns teilen. Ne? Und so nach und nach, ich lese dir was vor.